Ben Tall Chief leerte sein Glas, gähnte, kratzte sich am Hals, gähnte nochmals und stand dann schwerfällig von der Theke auf. Zeit, sich an die Arbeit zu machen, dachte er. Ich hoffe, ich finde in der Dunkelheit meine Kapsel. Er trat ins Freie, tastete mit den Füßen nach dem Kiesweg und folgte ihm langsam Richtung Landefeld. Zumindest vermutete er, dass dort das Landefeld war. Ein verschwommener Umriss bewegte sich vor ihm. Eine Gestalt. Tall Chief? Ja, wer da? Er starrte angestrengt in das Dunkel. Morley. Man hat mich losgeschickt, um Sie zu suchen. Sie sollen ein Gebet verfassen, weil Ihr letztes so erfolgreich war. Ich will nichts mehr von Gebeten wissen. Erfolgreich, sagen Sie, oh ja. Dieses Gebet ist schuld, dass ich jetzt hier festsitze. Mit Ihnen allen. Nichts für ungut, aber Sie merken ja selbst, wie... Ben machte eine Handbewegung, die Verbitterung ausdrückte. Nun, es war grausam und unmenschlich von der Gottheit, mein Gebet zu erhören. So wie es hier zugeht, ich kann Ihre Enttäuschung verstehen. Warum machen Sie es denn nicht? Sie sind doch erst dem Wanderer begegnet. Es wäre vernünftiger, Ihnen diese Aufgabe anzuvertrauen. Nein, ich bin ein Versager beim Beten. Außerdem habe ich den Wanderer ja nicht herbeigerufen. Er ist von selbst zu mir gekommen. Na schön. Wie wär's mit einem Drink? Und dann können Sie mir ja vielleicht helfen, mein Gepäck rüber in das Quartier zu bringen. Ich muss meine eigenen Sachen ausladen. Das ist wirklich eine überwältigende Hilfsbereitschaft, ich muss schon sagen. Nun, Sie sind ja auch äußerst hilfsbereit, was das Gebet betrifft. Abrupt wandte sich Ben ab. Bis später, sagte er und ging weiter. Vorsichtig mit ausgestreckten Händen tastete er sich den Weg entlang, bis er gegen etwas stieß. Etwas Metallisches. Eine Kapsel. Er war also richtig hier. Jetzt musste er nur noch die finden, mit der er angekommen war. Er blickte sich um. Morley war verschwunden. Er war allein. Zu dumm, dass mir der Kerl nicht helfen wollte, dachte er mürrisch. Für die meisten Sachen werde ich jemand brauchen. Na, mal sehen. Wenn ich die Landescheinwerfer einschalte, weiß ich wenigstens, wohin ich trete. Er tastete nach dem Öffnungsmechanismus der Schleuse, aktivierte ihn und zog die Schleusentür zur Seite. Automatisch schaltete sich die Sicherheitsbeleuchtung der Kapsel ein. So war es schon besser. Ich werde eben erstmal nur Kleidung, Waschzeug und das Buch übertragen, beschloss er. Vor dem Einschlafen kann ich dann noch im Buch lesen. Ich bin wirklich müde. Die Kapsel hierher zu steuern war keine Kleinigkeit. Und dann das Fiasko mit dem Transmitter. Das hat mir den Rest gegeben. Warum habe ich Morley eigentlich gebeten, mir zu helfen? Ich kenne ihn ja überhaupt nicht und er kennt mich nicht. Wie ich meine Sachen ins Quartier bekomme, ist mein Problem. Er hat seine eigenen Probleme. Ben griff sich an den Bücherkarton und trug ihn in die Richtung, in der, wie er hoffte, die Wohnanlage lag. Schließlich fand er seine Unterkunft. Er öffnete die Tür, ging hinein, stellte den Bücherkarton auf den Boden und schaltete sämtliche Lampen an. Dann blieb er in der Mitte des Raums stehen und ließ seinen Blick über das Bett, die Kommode und die übrige Einrichtung schweifen. Das Bett gefiel ihm nicht. Es war klein und sah ziemlich hart aus. »Mir bleibt auch nichts erspart«, murmelte er, als er sich darauf niederließ. Es war hart. Trübsinnig wühlte er in dem Karton herum, bis er den Peter Dawson zwischen die Finger bekam. Er schraubte den Verschluss ab und trank direkt aus der Flasche. Durch die offene Tür konnte er den Nachthimmel sehen. Konnte sehen, wie sich die Sterne durch eine Luftbewegung trübten, dann für einen Moment wieder scharf und kalt glänzend aufleuchteten und wieder verschwammen. Wenn man die Sterne wirklich sehen will, dachte er, ohne Lufttrübungen und Brechungseffekte, muss man über die Planetenatmosphäre hinaus. Plötzlich erloschen die Sterne. Eine große graue Gestalt erfüllte die Türöffnung. Sie hielt eine Art Rohr in der Hand, und dieses Rohr war auf ihn gerichtet. Er meinte daran, ein Zielfernrohr zu erkennen und einen Abzugshebel. Wer war das? Was war das? Angestrengt starrte er zur Tür, und dann hörte er ein leises Plopp. Die graue Gestalt verschwand. Die Sterne kamen wieder, doch sie hatten sich völlig verändert. Er sah, wie zwei Sterne verschmolzen und eine Nova bildeten. Er sah, wie sie explodierte und dann zu einem schwachen Flackern erstarb, wie die flammende Scheibe zu einem glimmenden Schlackeklumpen wurde, kalt und dunkel. Und viele Sterne starben so. Die Entropie, die mächtige Waffe des Formenzerstörers, tötete sie, verwandelte sie in glosende Asche und dann in schweigenden, kalten Staub. Ein Leichentuch aus thermischer Energie legte sich über die Welt, auf der er war. Diese fremde, armselige Welt, für die er nichts empfand. Es stirbt, dachte er. Das Universum stirbt. Der Wärmenebel breitete sich aus, immer weiter, bis er nur noch ein schwaches Glimmen war. Nicht mehr als eine Lufttrübung. Dann erlosch auch das Glimmen. Und es wurde bitterkalt. Tall Chief stand auf, machte einen Schritt Richtung Tür und dann starb er. Sie fanden ihn eine Stunde später. Seth Morley stand mit seiner Frau am Rand der Gruppe, die sich in den kleinen Raum drängte und dachte, damit er nicht mehr bei dem Gebet helfen kann. Das waren dieselben, die den Transmitter sabotiert haben, murmelte Ignaz Thug. Sie wussten, wenn er das Gebet formuliert, wird es durchkommen. Sogar ohne Relais. Er sah blass und erschrocken aus. Alle sahen sie so aus, stellte Morley fest. Ihre Gesichter waren grau im Licht der spärlichen Beleuchtung. Bleierne, starre Züge. Wie uralte Masken längst vergangener Götter. Unsere Zeit, dachte er, läuft ab. Als hätte sich die Zukunft, ja die Vorstellung einer Zukunft, in Rauch aufgelöst. Nicht nur für Tall Chief, für uns alle. Bubble, können Sie eine Autopsie durchführen? Durchbrach Betty Jo Burm schließlich das betretene Schweigen. Ja, bis zu einem gewissen Grad. Der Arzt hatte sich neben Tall Chiefs Körper gekniet und untersuchte ihn, berührte ihn hier und dort. Kein Blut zu sehen, keine erkennbare Verletzung. Sein Tod könnte völlig natürlich sein. Ein Herzanfall beispielsweise. Vielleicht war es aber auch eine Hitzepistole aus nächster Nähe. In diesem Fall müsste man allerdings Brandmale finden. Seine Hand fuhr unter das Hemd des Toten, um die Brust zu untersuchen. Einer von uns könnte das getan haben. Wir sollten diese Möglichkeit nicht ausschließen. Sie waren das, sagte Maggie Walsh mit fester Stimme. Treatons Leute. Von Anfang an haben sie uns getäuscht. Ich werde sehen, was ich herausbekomme. Bubble nickte Thug, Fraser und Bells nur zu. Helft mir, ihn in die Krankenstation zu bringen. Ich mache mich gleich an die Autopsie.